Richtung Niggi. Aber Abbe. Bei dir ein, wir befreien euch von den stinkenden Lederhosen. Zieht den Hamburgern die Warnwesten aus und klaut den Bayern die stinkenden Lederhosen.